Ja, vielen Dank. Das Bild, was auf dem Flyer ist, das ist nicht aus Mannheim, Schönau. Und das ist auch ein Problem, denn es gibt fast kein Bildmaterial von den Ereignissen damals. Und ich finde, das suggeriert auch eine Eindeutigkeit, die so nicht war bei diesen pogromartigen Übergriffen. Also hier ein Mensch mit Reichskriegsfahnen, T-Shirt, das ist so, das werden wir dann noch sehen, was in Mannheim auf der Straße eigentlich los war. Aber so eindeutig war das damals zumindest von den Symbolen her nicht. Und die Frage, ob es in Mannheim ein Pogrom war oder Pogrome, die werde ich dann zum Schluss behandeln. Ich möchte mit nur ein bisschen gemeinen Einstiegsfragen anfangen, nämlich wer von den Menschen hier im Raum hat denn schon mal in Baden-Württemberg gelebt oder kommt von da? Mal bitte Handzeichen bitte. Ah ja. Und wer hat schon mal von den Vorfällen Mannheim-Schönau gehört gehabt? Okay. Ein paar Leute. Dass es nicht so bekannt geworden ist wie Hoyerswerda oder Rostock-Lichtenhagen, hat Gründe. Ich möchte kurz zuerst darauf eingehen, wie das eigentlich bei Mannheim das Problem war, wie aber auch bei Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, nämlich, das ist ein Zitat von damals, auf einmal hatten wir es nicht nur mit Neonazis und der Polizei zu tun, sondern mit einer Bevölkerung, die in Teilen mit den rassistischen Täterinnen sympathisierte und in großen Teilen mit einer großen Koalition, die eine unblutige und effektive Lösung des Asylproblems versprach. Also für eine antifaschistische Bewegung damals eine komplett neue Situation, dass man als oppositioneller Geist in der BRD mit Polizei zu tun bekommt, ist Anfang der 90er Jahre auch nichts Neues gewesen und dass Neonazis gewalttätig sind, auch leider nicht, aber dass ganz normale Bevölkerungskreise sich an Übergriffen beteiligen und allabendlich auf die Straße gehen, um gegen Flüchtlinge aktiv zu werden, das war damals tatsächlich die neue Situation. Anfang der 90er Jahre war wichtigste Betätigungsfeld, das wichtigste rechtsextreme Betätigungsfeld tatsächlich Fremdenfeindlichkeit. Also davor hat es natürlich auch Neonazismus gegeben, es hat Verherrlichung des Nationalsozialismus, Antisemitismus, das sind sozusagen die Sachen, die sich durch die Nachkriegsgeschichte durchziehen. Was nun Anfang der 90er Jahre passiert ist, also dass wirklich massenhaft gegen Flüchtlinge mobil gemacht wird. Und eine Unterscheidung ist ganz wichtig, denn das äußerte sich damals in Übergriffen, die quasi geplant waren in Form von Brandstiftungen, Brandsätzen oder Anschlägen. Das behandle ich heute Abend nicht. Das ist eine völlig andere Art der rassistischen Gewalt. Wenn wir von Hoyerswerda, von Rostock und auch von Mannheim reden, dann handelt es sich um Gewalt, die offen auf der Straße angewandt wurde, in dem Bewusstsein, dass man damit auch einer Mehrheitsgesellschaft entspricht. Also was anderes wie wenn neonazistische Gruppen nachts vorfahren und Molotow-Cocktails wo reinschmeißen und dann wieder wegfahren. Das, was in Mannheim passierte und auch in Hoyerswerda und Rostock, war sich seiner Sache so sicher, dass es nicht heimlich geschah. Die Aktionen Anfang der 90er Jahre standen im Zusammenhang mit hohen Flüchtlingszahlen, wobei nicht heißt, dass hohe Flüchtlingszahlen automatisch rassistische Mobilisierungen nach sich ziehen. Wichtig ist hier aber, dass es große Defizite gab in den Kommunen mit der Unterbringung von den Flüchtlingen. Also es gab Ende der 80er Jahre war der Konflikt in Kurdistan eskaliert, da gab es sehr viele Flüchtlinge. Und dann Anfang der 90er Jahre das zerfallende Jugoslawien, wo also sehr viele Menschen auch nach Deutschland kamen, um Schutz vor Bürgerkriegen zu suchen. Und das ist aber eine völlig andere Art der Schutzsuche als ein Asylverfahren, das sich auf das damals noch bestehende Grundrecht auf politisches Asyl berief. Also es kamen Kontingentflüchtlinge, die für die Zeit des Bürgerkrieges in Deutschland Schutz gesucht haben. Und was in Mannheim, aber auch in vielen anderen Städten passiert ist, ist Folgendes, nämlich die Städte, die hätten diese Kontingentflüchtlinge unterbringen müssen, für Verpflegung und Unterkunft auch bezahlen müssen, weil das so geregelt ist. Mannheim hat sich dagegen gewehrt und geweigert, aus einfach sehr durchsichtigen finanziellen Motiven. und hat die Menschen, die nach Mannheim gekommen sind, zurückgeschickt in die zentrale Asylaufnahmestelle nach Karlsruhe. Dort mussten sie einen Asylantrag stellen. Dann kamen sie natürlich wieder nach Mannheim anhand von dem Schlüssel der Asylunterbringung. Aber dann musste das Land für die Unterbringung aufkommen. Das war sozusagen ein Trick der Kommunen, sich der Verantwortung für Bürgerkriegsflüchtlinge zu entledigen. Mit dem Ergebnis, dass dieses Asylverfahren aufgebläht wurde in dieser Zeit. Mit entsprechend hohen Ablehnungsquoten, also die Bürgerkriegsflüchtlinge wurden in Asylverfahren gezwängt, die für sie aussichtslos waren. Und hinterher hat man gesagt, naja, da kommen ja die ganzen Scheinasylanten. Also Scheinasylant war damals ja auch irgendwie so ein Wort, das schamlos und täglich in der Presse auch stand. Und eben eine große Debatte um einwanderungspolitische Themen in dieser Zeit. Und ich lasse jetzt mal einen kleinen Zusammenschnitt laufen, wie sich das dann zeigte in der Stimmung in der Bevölkerung. Fangen wir an mit ein bisschen Originalton aus Hoyerswerda. Hoyerswerda im September 1991. Rund 100 Skinheads attackieren ein Asylbewerberwohnheim mit Molotow-Cocktails, brennenden Benzinflaschen und Stahlkugeln. Wehrmachtslieder und Sieg-Heil-Rufe hallen von den Wänden der Plattenbausiedlung wieder. Seit einer Woche macht die sächsische Kleinstadt mobil gegen ihre Ausländer. Angefangen hat die Hetze auf dem Marktplatz. Ein Neonazi-Trupp überfällt vietnamesische Straßenhändler. Von der Polizei vertrieben ziehen die wütenden Jugendlichen weiter in die Albert-Schweizer Straße, direkt zum Gastarbeiterwohnheim. Ein paar Stunden später sind alle Fenster bis in den fünften Stock zersplittert. Die Polizei ist machtlos. Der Platz wird zwar geräumt, doch die Randale gehen weiter. Auch in den kommenden Nächten fliegen Steine. Am vierten Abend der vorläufige Höhepunkt rechtsradikaler Ausschreitungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Angreifer haben ein neues Ziel, die Unterkunft von Asylbewerbern in der Thomas-Münzer-Straße. Als die Polizei eintrifft, ist die Straßenschlacht schon in vollem Gange. Die verängstigten Bewohner haben sich mit Eisenstangen und Knüppeln bewaffnet und schlagen zurück. Jedes Mal, wenn wir rausgehen, greifen sie uns an. Wir haben Angst um unser Leben. Uns hilft doch nicht die Polizei. Und die Nachbarn auch nicht. Geschlossen steht die johlende Menge hinter den rechten Schlägertrupps und feuert sie an. Denn die Anwohner wollen die Ausländer loswerden. Und zwar sofort. Sie nehmen kein Blatt mehr vor den Mund und machen ihrem Ärger Luft. Das ist eine ganz andere Kultur. Die sind rücksichtslos, auch die Kinder sind rücksichtslos. Gegen die unseren Kinder. Das ist einfach kein Auskommen. Wo sollen wir denn hin? Ja. Sie können bleiben, aber nicht hier mitten unten. Da müssen wir etwas am Rand gebeten. Weil sie sich nicht benehmen. Wie gesagt, in der Nacht kann man nicht schlafen. Das geht nicht so. Man ist froh, dass bis ins Grün hinten raus ist. Man hat ja sonst kein Grün in der Stadt weiter. Aber nein, man kann da halt nicht mehr lang gehen. Das stinkt. Die werfen ihren Müll, ihr Essen dort raus. Nach einer Woche haben es die deutschen Bewohner der Plattenbausiedlung geschafft. Ihre ausländischen Nachbarn werden aus Hoyerswerda weggebracht. Offen propagieren die Neonazis Hass gegen Ausländer und nutzen dabei tief verwurzelte Ressentiments bei Teilen der Bevölkerung. Im September 1991 geschieht im sächsischen Hoyerswerda etwas nie Dagewesenes. Hunderte Bürger applaudieren, als ein rechtsextremer Mob tagelang gegen die wenigen Ausländer in der Stadt wütet. Was für mich eigentlich das Dramatischste an dieser Sache war, dass ein Großteil der Bevölkerung den jungen Leuten, die die Molotow-Cocktails geworfen haben, die Steine geworfen haben, applaudierten. Das war für mich die Phase des Entsetzens. Des Entsetzens dahingehend, so habe ich Gewalt öffentlich noch nie gespürt. Am Ende werden die Asylbewerber aus der Stadt gebracht. Die Straße hat gesiegt und sieht sich im Recht. Schließlich reden auch die Politiker damals täglich vom Asylproblem. So nahmen wir auch alle zu sprechen, dass wir froh sind, dass sie raus sind hier, die Ausländer. Wenn es nicht mit politischen Mitteln geht, muss es halt nicht so weit zugehen. Die Stadt und alles kann reden, aber es dauert ewig. Aber wenn sie mit Gewalt auftreten, dann wird es innerhalb von 1-2 Wochen. Das Fanal von Hoyerswerda löst einen Flächenbrand aus. Im August 1992 spielen sich in Rostock Szenen ab, die an ein Pogrom erinnern. Eine Woche lang stürmen 500 Jugendliche gegen eine Ausländerunterkunft an, unterstützt von 2000 begeisterten Zuschauern, die die Meute vor dem Zugriff der Polizei schützt. Die Ordnungsmacht versagt. Nur wie durch ein Wunder gibt es keine Toten. Im Sommer 1992 kommt es fast täglich zu neuen Anschlägen auf Asylbewerberheime. Was anfangs als Problem der neuen Länder abgetan wird, erreicht schnell den Westen. Bald brennen nicht nur Häuser, sondern Menschen. Mein Schöner fand, also zwischen diesen Ereignissen Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen statt. Und noch zum Zusammenhang oder was damals eigentlich so in der Presse los war, einfach ein paar Bilder aus dem Spiegel dieser Zeit, wo also diese Angst vor Überfremdung geschürt wurde, wo also wirklich schamlos das Asyl zu einem nationalen Problem gemacht wurde und entsprechend das dann auch in rassistischen Mobilisierungen mündete. Es gab aber in dieser Zeit auch folgende Szenen. Das ist jetzt in Rostock gewesen. Ein paar Dutzend junge Antifaschisten sind an diesem Abend die einzigen, die offen ihren Protest gegen die Randale zeigen. Was die Polizei nicht schafft, das schaffen sie. Sie schlagen die Krawallmacher in die Flucht. Und doch richten sich die polizeilichen Maßnahmen nun gegen sie. Etwa 60 der jungen Leute werden festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Während sie seit Stunden im Dreck, in der Kälte, in der Nässe festgehalten, dürfen sich nicht bewegen, dürfen gar nichts machen, werden jetzt in Gewahrsam genommen, eingesperrt, eingeknastet. Und die Faschisten hier und die Bürger, die 1000, 2000, ich weiß nicht wie viele tausend Bürger, die hier wohnen, die zugeschaut haben und geklatscht haben und applaudiert, wenn die Steine gegen das Ausländerheim flogen, wenn die Mollys flogen, die sitzen jetzt warm in ihrem Bett und die sind morgen Abend wieder hier. Und genau das ist also auch das Problem gewesen. Polizei war damals nicht gewillt einzugreifen, hat aber gezeigt, dass sie durchaus in der Lage wäre, wenn es zu antifaschistischen Mobilisierungen kam in dieser Zeit. Das Problem ist aber eben, wie gesagt, nicht gewesen, dass dort Neonazi-Gruppen aktiv wurden, sondern dass es ganz normale, in Anführungszeichen, ganz normale bürgerliche Gruppen, Nachbarschaftszusammenhänge waren, die also kollektiv gegen Flüchtlingsheime aktiv wurden. Und Proteste dieser Art hatten meistens einen Vorlauf. Es gab Petitionen, Unterschriftensammlungen und Beschwerden bei Stadtverwaltungen. Es gab meistens eine Thematisierung in der lokalen Presse über Unmut im Zusammenhang mit Flüchtlingsunterbringung. Da ging es dann, ja, man hat es ja in den Beiträgen auch gehört, um Müll und Lärm, um ein Bedrohungsszenario, das sich sozusagen langsam aufgebaut hat. Und was da passiert ist, dass lokale Themenfelder, also zum Beispiel Lärm in einem Quartier, sich vermengen mit einer Asyldebatte, die in dieser Zeit schon voll am Laufen war. Also die Debatte um die Abschaffung des Artikel 16, Debatte um sogenannte Scheinasylanten und dass die auf einer lokalen Ebene gespiegelt wurden, dass also diese Nachbarschaften tatsächlich geglaubt haben, dass sie gegen Fragen, die nur ihr Viertel berühren, aktiv werden, also zum Beispiel Müll und Lärm, später dann auch Sicherheit. Und das vermischt sich sozusagen mit einem Alltagsrassismus, also da kommt dann auch die Drogenproblematik rein, also Flüchtlinge wären ja bekannt, in engem Zusammenhang mit einer Drogenszene zu stehen. Und dass diese normalen bürgerlichen Kreise eigentlich gar nicht so die haben sich selber gar nicht als Rassistinnen und Rassisten gesehen, sondern die haben gesagt, naja, wir sind doch hier nur lokal in unserem Viertel unterwegs und kümmern uns da um die Belange, stehen aber gleich in zweifacher Hinsicht im Zusammenhang mit der rassistischen Debatte damals, nämlich einfach mit alltagsrassistischen Vorstellungen, wo man sieht, wie sehr die da auch verbreitet waren und wahrscheinlich auch bis heute noch sind in weiten Bevölkerungskreisen. Und das andere ist eben mit dieser bundesweiten Debatte um einwanderungspolitische Themen. Und das waren alles keine besonders groß organisierten Aufläufe vor den Flüchtlingsheimen, sondern es war spontaner Protest. Und er zeigt eine große Ähnlichkeit mit historischen Formen von spontanem Unterschichtenprotest. Also das ist sozusagen das Setting, in dem dann solche Sachen wie Hoyerswerda, aber auch Mannheim und Rostock-Lichtenhagen dann ablaufen. In Mannheim selber ein paar Presseartikel aus dieser Zeit, also ein Asylbewerberstrom, der kommt nicht einfach in die Stadt, sondern der drückt in die Stadt. Und es gibt also ein Asylproblem, das sich auch noch verschärft. Und dann ganz unten erfolgreiche Jugendarbeit vor dem Aus. Also die Situation war die, tut mir leid, ich erzähle jetzt noch kurz ein bisschen was mehr über Mannheim-Schönau eigentlich als Viertel. Also es ist ein Arbeiterinnenstadtteil im Norden von Mannheim, sehr betroffen von Arbeitslosigkeit, sozialen Problemen, Sucht und Suchtprobleme und hohe Jugendarbeitslosigkeit, besonders damals. Und in dieser Situation sagen also die amerikanischen Streitkräfte, sie räumen eine Kaserne in diesem Viertel. Und es geht die Debatte los, was könnte man denn da reinmachen? Und es kommen so Ideen auf wie ja eine Schraubwerkstatt oder Jugendhaus, Jugendanlaufstelle oder auch Wohnungen für Studierende, um das Viertel mehr zu durchmischen. Und in dem Moment sagt also die Mannheimer Stadtverwaltung, es kommt da eine Landessammelunterkunft rein für Flüchtlinge. Und sie wird dann auch dort eingerichtet. Und es geht zuerst alles gut, also es gibt keine großen Probleme, bis dann eben diese ganz typischen Formen, zuerst Lärmbeschwerden und Müllbeschwerden aufkommen in Mannheim. Und es geht dann die Debatte los, diese Flüchtlinge, die völlig kaserniert sind dort, die besser in den Stadtteil zu integrieren. Und sie sollen dann also in einem nahegelegenen Jugendhaus Sport machen dürfen. Und der Mannheimer Morgen schreibt also da dazu, dass jetzt die erfolgreiche Jugendarbeit in dem Jugendhaus gleich vor dem Aus stünde, weil dort auch Flüchtlinge in die Turnhalle rein dürfen. Und so kocht dort diese Stimmung also in den Wochen, in den ersten Wochen des Jahres 1992 immer mehr hoch. Was dann passierte, möchte ich mit einem Videoclip zeigen. Das ist ein Zusammenschnitt der Ereignisse, die damals passiert sind. Und ich bitte euch mal darauf zu achten, wie denn damals eigentlich schon versucht wurde, diesen Ereignissen eine bestimmte Richtung zu geben. Also als was bezeichnet man das? Weil in Mannheim war die Debatte sehr groß darum, war das jetzt ein rassistisches Pogrom, war es ein Vatertagsgegröle von Suffköpfen oder war es irgendwie einfach nur so ein bisschen eine Festtagsschreierei oder war es ein Protest gegen soziale Probleme im Viertel? Das ist sozusagen das Setting dort gewesen und hier ist jetzt überwiegend von einem lokalen Fernsehsender deren Meinung wiedergegeben. Also das, was wir jetzt sehen werden, das ist nicht so, wie es war, sondern das ist so, wie es von einer spezifischen Sicht aus erzählt wurde. In Mannheim-Schönau, dem klassischen Arbeiterstadtteil mit vielen Siedlungshäuschen, aber auch mit vielen Kasernen, mit einem regen Vereinsleben, aber auch mit einer hohen Arbeitslosigkeit und Problemen wie Alkohol und Drogenmissbrauch. In diesem Mannheimer Stadtteil stehen die Zeichen seit rund 8 Tagen ganz eindeutig allabendlich auf Sturm. Seit Christi Himmelfahrt, seit dem Vatertag geht es vor dem Asylbewerbersammellager des Landes in der ehemaligen Gendarmerie-Kaserne rund. Am 15. Januar 92, der Tag, seitdem viele Schönauer die Welt nicht mehr so recht verstehen. Da ziehen in die ehemals deutsche, seit Kriegsende dann amerikanische Gendarmerie-Kaserne die ersten Asylbewerber ein. Flüchtlinge vornehmlich aus den früheren Ostblockländern, aber auch aus Afrika und dem asiatischen Raum. Viele Familien mit kleinen Kindern, viele Einzelschicksale. Keineswegs nur die viel gescholtenen Wirtschaftsflüchtlinge also. Die alte Kaserne als Sammellager des Landes, aus der Traum von zusätzlichen Wohnungen für die Schönauer. Vergeblich hatten die Bewohner des Stadtteils gegen die Asylunterkunft gewettert. Den Hinweisen auf die hier vorhandenen Sozialprobleme musste der Oberbürgermeister entgegensetzen, dass fast alle Stadtteile mit der Asylproblematik zu leben hätten. Doch immerhin, die Zahl der Flüchtlinge für die über 14.000 Einwohner große Schönau wird auf 216 begrenzt. Das sind nicht einmal 10% der Asylanten-Gesamtzahl für Mannheim. Das Frühjahr über blieb alles ruhig um die Gendarmerie-Kaserne. Die magischen Sprüche von ganz rechts schienen kaum Gehör zu finden. Die Schönauer begannen mit den Fremden in ihrer Nachbarschaft zu leben. Eher gab es im Heim selbst Spannungen. Das kasernierte Zusammenleben vieler Nationalitäten, Religionen und politischen Anschauungen führt fast zwangsläufig zu Stress und Reibereien. Mitte Mai entlädt sich der Groll in einer heftigen Keilerei zwischen den Schwarzafrikanern und Asiaten auf der einen sowie den Albanern und anderen Osteuropäern auf der anderen Seite. Kaum aber ist der Frieden in der alten Kaserne wiederhergestellt, beginnt der Krawall vor den Toren. Gerüchte um eine Vergewaltigung bringen die Schönauer am Vatertag auf die Beine. Einige Radaubrüder, die zuvor ein Fest im nahen Wald buchstäblich zerschlagen haben, markieren mit starken Worten den starken Mann. Oberbürgermeister Gerhard Bitter versucht lange zu beschwichtigen. Dieses aber gelingt nur, wenn wir auch uns so verhalten, dass nicht von uns das Unrecht ausgeht. Wenn ihr sagt, ihr darf kein Unrecht geschehen, dann dürft ihr selber auch nicht machen. Und deswegen sage ich jetzt, nachdem wir lange miteinander gesprochen haben, ich setze auf, dass wir hier auf der Straße in der Schönau keine Gewalt haben. Das dürfte euch nicht und der Schönau nicht antun. Den Unruhen in Mannheim-Schönau gestern Abend vorausgegangen, war am Nachmittag eine Massenschlägerei bei einem Vatertagsfest im nahen Waldgebiet. Die Veranstaltung musste vorzeitig abgebrochen werden. Der Oberbürgermeister ist schwieriger Mission. Einige hundert Schönauer haben sich am späten Abend auf der Lilienthalstraße versammelt, darunter viele, die beim Waldfest am Vatertag mehr getrunken haben, als ihnen gut tut, einige, die sichtbar Streit suchen und dann viele gedankenlose Mitläufer. Der Zorn gilt dem Asylbewerberheim in der früheren Gendarmerie-Kaserne. Einer der Afrikaner dort habe ein Schönauer Mädchen vergewaltigt, heißt es. In aller Eile rückt Polizei an, nicht nur aus Mannheim, sondern auch Alarmeinheiten aus Frankfurt und Hessen, aus der Vorderpfalz, aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Es gelingt, das Heim vor der aggressiven und lautstarken Menge abzuriegeln. Gerhard widerspricht derweil lange mit den Schönauern, versucht Dichtung und Wahrheit auszuloten. So ist die 16-jährige Schönauerin nicht von einem der Asylbewerber, sondern von einem in Mannheim lebenden, farbigen Zivilamerikaner aus New York vergewaltigt worden. Das Mädchen soll seit 5 Jahren schon für den Mann auf den Strich gegangen sein. Mit den Asylbewerbern hat das alles überhaupt nichts zu tun. Und dennoch, die Zeichen stehen auf Sturm, Vorurteile zählen mehr als Fakten. Letztlich ordnet Schutzpolizeichef Hartmut Lewitzki die behutsame Räumung der Straße an. Langsam aber sicher weichen die Aufgebrachten mit dem OB in der Mitte zurück. Einige besonders Sture kommen vorübergehend in Polizeigewahrsam. Bürgermeister Gerhard Wieder hat heute Nachmittag 6.000 Schönauer Haushalten einen persönlichen Brief zukommen lassen. Darin bittet er um Toleranz und warnt vor Scharfmachern. Er habe mit dem Land vereinbart, dass umgehend mehr Familien und weniger alleinstehende junge Männer in das Asylbewerberheim kommen. Außerdem werde der Pförtnerdienst des Heimes und die Polizeipräsenz auf der Schönau verstärkt. Mal ist es ein auf Sensationsbilder getrimmtes Fernsehteam, das für neuen Mut sorgt. Mal sind es Provokateure in den Reihen einer Gegendemonstration, die für das Asylrecht eintritt. Was immer aber enden die abendlichen Begegnungen mit Bildern wie diesen. Ein guter Neger ist ein toter Neger, sonst etwas nicht anders. Du bist rausgekommen. Und dann? Und dann? Und dann? Und wenn sie schlachten? Was glaubst du von der Justizkommission nicht, oder? Vormut! Die Polizei verhindert ein zweites Feuerswerk. Hunderte sind inzwischen auf der Straße. Gestern Nacht wurden mehr als 20 Randalierer festgenommen. Heute sind es 15. Der Belagerungszustand vor dem Asylbewerberheim in Mannheim-Schönau dauerte auch am Wochenende an. Während es jedoch gestern und auch am Samstag keine nennenswerten Störungen gab, schaukelte sich die Stimmung gegen das Heim in der ehemaligen Gendarmerie-Kaserne am Freitagabend nochmal so hoch, dass schließlich die Polizei die Lilienthalstraße räumte. Rund 30 Personen wurden dabei vorübergehend festgenommen. Erstmals tauchten auch Demonstranten auf, die für das Asylrecht und gegen Fremdenhass eintraten. Der Polizeischutz für das Heim bleibt nicht auf weiteres bestehen. Um wechselseitige Provokationen zu erschweren, wurden ein zusätzlicher Zaun aufgebaut, und trat wieder vor den Fenstern des Kasernengebäudes angebracht. Die aus vielen Ländern zusammengewürfelte Asylbewerberschar kann die abendlichen Proteste der Deutschen im Übrigen nicht nachvollziehen. Vor allem die kleinen Kinder haben nackte Angst, zumal die meisten von ihnen gerade Krieg und Unruhen entronnen sind. Allen aus der autonomen Szene lauert die Polizei bereits an den Zufahrten zum hermetisch abgeregten Asylbewerberheim auf. Dennoch gelingt es rund 100 meist aus Hessen angereisten Demonstranten bis an die Absperrungen vorzudringen. Als sie dort wegen des strömenden Regens weder Gesprächspartner noch politische Gegner finden, beginnt ein stundenlanges Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Die Lage spitzt sich schlagartig zu, als die größtenteils vermummte Gruppe durch die Polizeikette brechen will. Mehrere zum Teil mit Wurf- und Schlaggegenständen bewaffnete Teilnehmer der verbotenen Kundgebung werden festgenommen. Die wenigen Schönauer Bürger auf der Straße und auch einige aufgebrachte Asylgegner lassen sich zum Glück durch den lautstarken Aufmarsch der zumeist aus dem Raum Frankfurt, Darmstadt und Aschaffenburg kommenden Autonomen nicht provozieren. Nachdem diese kurz vor Mitternacht dann unter Polizeigeleit zurück zur Lilienthalstraße gezogen sind, löst sich die Gruppe im unwetterartigen Regen ohne weitere Vorkommnisse auf. Zur Stunde werden auf der Schönau erneut einige tausend Briefe an die Haushalte verteilt. Ich kann die Menschen nur bitten, die Vernunft wieder einkehren zu lassen, die in der Vergangenheit immer in unserer Stadt vorhanden war. Die Stadt Mannheim hat sich ausgezeichnet dadurch, dass sie mit Menschen vieler Nationen zusammenlebte, dass die Vernünftigen sich zurückhalten, dass sie nicht den Boden bereiten für die militanten Kräfte, die dann im Augenblick ja schon auf dem Plan sind und dann in verstärktem Maße kommen werden, die sozusagen ein neues Spielfeld entdecken, nachdem ihnen offensichtlich im Augenblick die Betätigungsmöglichkeit fehlt. Jeder, der auf der Schönau sich einreiht in den Kreis derjenigen, die das jetzt zum allabendlichen Ritual machen, bereitet Kräften den Boden, die er selber nicht auf der Schönau will, die wir alle nicht wollen, die den Frieden in der Stadt gefährden. Lassen Sie mich eines noch hinzufügen, es darf keinen Zweifel geben. Wir wollen die Schwierigkeiten, die wir derzeit auf der Schönau haben, im Dialog miteinander lösen. Aber wir werden nicht zulassen, dass von der Straße Gewalt ausgeht. Ich sage das mit aller Entschiedenheit. Dieses hier schließt die Polizei und die Stadt gleichermaßen ein. Wir fühlen uns verpflichtet zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger auf der Schönau ebenso wie zum Schutz der Menschen, die aus anderen Ländern sich in unserer Stadt aufhalten. Ausländer genießen in unserer Stadt den Rechtsschutz unseres Staates. Da kann es kein Zweifel geben. Ich sage das jedem sehr unzweideutig. Der Schutz gilt den Menschen, die in unserer Stadt leben, gleichgültig welcher Nation. Und da lassen wir keinen Zweifel aufkommen. Und wir werden uns mit allen zu Gebote stehenden Mitteln wehren gegen diesen militanten Tourismus, den wir erleben im Moment. Und ich hoffe, ich sage das noch einmal, auf die Mitwirkung der Menschen in unserer Stadt, dass sie nicht denen Ausbreitungsmöglichkeiten bieten, die nichts anderes wollen, als unseren Staat dazu bekämpfen. Das Demonstrationsverbot bleibt bestehen, die Sperrung abends bleibt bestehen, auch über Pfingsten? Versammlungsverbot verhängt. Also es gibt eine demonstrationsliche Ankündigung und Demonstrationen. Ich werde auch versuchen, diese angekündigte Demonstration zu unterbinden, sage ich Ihnen, weil die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Egal ob rechts, egal ob links. Das ist völlig gleich. Ja. Sicherheit hat Vorrang. Wir können hier den Appell der Stadt nur anschließen, dass alle Unbeteiligten, alle friedliebenden Bürger wirklich jetzt ja, einige Tage von dieser Kaserne fernbleiben. Wenn wir es tatsächlich nur mit diesen Chaoten, diesen reisenden Chaoten zu tun haben, dann werden wir in der Lage sein, der Sache weiterhin näher zu sein. Es ist jetzt bald 19 Uhr und in ein, zwei Stunden wird es sehr schön mal wieder losgehen. So war es im letzten Tag. Es wäre schön, wenn es heute ein bisschen anders werden würde, wenn zumindest all die, so wie gestern Abend auch, zu Hause bleiben würden, die inzwischen eines Besseren belehrt worden sind, die wissen, dass sie mit einer Demonstration das für oder dagegen gar nichts bewirken können. Pfingstsamstag, 16 Uhr, in der nach wie vor gesperrten Lilienthalstraße vor dem Asylbewerber-Sammellager genießen die Nachbarn die sommerliche Ruhe. Und auf dem nahen Kinderspielplatz nutzen die Kleinen das Regenwasser der letzten Gewitter auf ihre Art und Weise. Doch der Friede trügt. Die Polizei rüstet für einen Großeinsatz. Spezialkommandos rollen an und Hundertschaften. Sie sammeln sich im Hof der alten Gendarmerie-Kaserne. Trotz des Demonstrationsverbotes wird damit gerechnet, dass von außerhalb anreisende Störgruppen die Konfrontation suchen, so wie es in Frankfurt und anderen Orten auch angekündigt worden ist. 17 Uhr B44, Ortseinfahrt Sandhofen-Schönau. Kontrolle von Fahrzeugen mit jungen Leuten und auswärtigen Kennzeichen. Nicht ohne Grund wenig Zeit. Allerlei Gerät zum Werfen und Schleudern von Farbbeuteln oder Steinen, dazu Kanonen, Schläge und insbesondere auch Kunststoffschienen für Arme, Beine und Schultern werden gefunden. Diese Demonstranten sind eindeutig Vertreter der harten Linie, die ersten Festnahmen. Der Schauplatz verlagert sich. Nachdem auf der Schönau nichts geht, haben die Initiatoren der verbotenen Demo zu einer Protestkundgebung am Paradeplatz aufgerufen. Der Oberbürgermeister untersagt auch das. Er spricht den anreisenden Mitgliedern der militanten autonomen Szene den Willen zu friedlichen Protest gegen Rassismus ab. Im Stadtzentrum bahnt sich unter den Augen vieler ahnungsloser und oft auch gutgläubiger Passanten eine harte Konfrontation an, wie sie Mannheim noch selten erlebt hat. Gegen 19 Uhr stehen sich am Paradeplatz jeweils rund 350 Polizisten und Demonstranten gegenüber. Der absolut überwiegende Teil der meist jungen Leute gehört nicht zur Mannheimer Szene. Das Sagen haben Frankfurter Aktivisten. Über Lautsprecher fordert die Polizei dreimal ultimativ zum Verlassen des Platzes auf und kündigt mit Hinweis auf die Rechtslage die Festnahme der Demonstranten an. Doch für Einsicht ist es zu spät, der Krawall liegt in der Luft. Und so kommt das Einsatzsignal, beginnt eine Auseinandersetzung, die Straßenschlachtcharakter hat. Es geht heftig zur Sache, wohlgemerkt auf beiden Seiten. Die unbeteiligten Passanten in der Fußgängerzone sind von der Herde der Auseinandersetzung geschockt. Viele machen ihren Unmut lautstark Luft, in Kenntnis der vorangegangenen Ereignisse und der Rechtslage.